بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوة الإيمان meine geehrten Brüder Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran O die ihr glaubt fürchtet Allah und eine jede Seele schaue was sie für morgen vorausgeschickt hat und fürchtet Allah gewiss Allah ist kundig dessen was ihr tut und seid nicht wie diejenigen die Allah vergessen haben und die er dann selbst vergessen hat das sind die Frevler nicht gleich sind die Insassen des Höllenfeuers und die Insassen des Paradiesgartens die Insassen des Paradieses sind die Erfolgreichen mein lieber Bruder meine liebe Schwester schau was du vorausgeschickt hast schau was du vorausgeschickt hast für dein wahres Leben schau was du vorausgeschickt hast für dein jenseitiges Leben schau bedenke denk nach und fürchte Allah subhanahu wa ta'ala Bedenke, dass das nächste Leben fängt schon an mit dem Tod, fängt an mit der Geburt ins nächste Leben, mit der Geburt in Barzach. Ja, das Leben im Grab ist wahr, so wie die Gaben in ihr oder die Strafen in ihr wahr sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Wer sich an Glauben von Allah abwendet, der führt ein schweres, beengtes Leben wo? Im Grab. Im Grab führt er dieses Leben, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies erläutert hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Sache selbst erläutert, subhanallah. Und der Tirmidhi berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Grab ist entweder ein Garten vom Paradies oder ein Loch vom Feuer, subhanallah. In Sunan al-Nasa'i von Aisha radiallahu an, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach der Bestrafung im Grab fragte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, die Strafe im Grab ist wahr. Die Strafe im Grab ist wahr, subhanallah. Und wir müssen an die Bestrafung im Grab glauben, sei es für den Ungläubigen oder für einige sündige Muslime. Abu Hanifa rahmatullah alaihi sagte, die Einengung des Grabes und ihre Strafe ist wahr, sei es für den Ungläubigen oder für einige sündige Muslime. Subhanallah. Die Leugnung der Strafe im Grab ist Kufr, mein lieben Bruder. Imam Abu Mansur al-Baghdadi sagte sinngemäß, Ahle Sunnah wal Jama'ah sind sich einig, dass die Leugner der Strafe im Grab bestraft werden wegen ihres Kufrs. Subhanallah. Subhanallah. Und es gibt eine Sekte von Muslimen, die leugnen die Strafe im Grab. Und diese Bestrafung, meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, diese Bestrafung ist mit Seele und mit Körper. Ist mit Seele und mit Körper. Doch keiner kann es hören. Keiner kann es hören und keiner kann es sehen von uns Menschen oder von den Dschinn. Und das ist eine Prüfung für uns, denn es ist ein Glaube an das Verborgene. Und Umar radiallahu an berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, wird unser Verstand bedeutet hier Seele, wird unsere Seele zu uns zurückgebracht, o Gesandter Allahs, also wenn wir tot sind, wird sie zu uns zurückgebracht? Er sagte, ja, so wie ihr heute seid. Also ihr werdet im Grab so sein, wie ihr heute seid, subhanallah. Und ihr werdet die Strafe im Grab schmecken. Und möge Allah uns nicht von jedem machen, die bestraft werden im Grab. Von den Beweisen, dass es die Strafe im Grab gibt, ist der Vers, das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden, und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lasst die Leute Pharaons in die strengste Strafe eingehen. Die Leute des Pharaons, er und wer ihm folgte, und wer ihm folgte in seinem Schirk und seinem Kuffer, das sind diejenigen gemeint. Sie bekommen die Strafe im Grab morgens und abends einmal. Das ist das, was man versteht von dem Vers, das ist das, was die Gelehrten sagen. Nicht erst am jüngsten Tag, weil dann wird zu ihnen gesagt, lasst die Leute für uns in die strenge Strafe eingehen am jüngsten Tag. Aber vorher, morgens und abends, werden sie der Strafe vorgeführt. Und vor ihrem Tod war das natürlich nicht so. Deswegen ist diese Bestrafung, die sie haben, die ist im Grab. Und möge Allah uns bewahren. Diese Strafe, diese Zeit nennt sich Barzach, eine Zwischenwelt, die wir nicht sehen können. Eine Mauer zwischen, eine Welt, die uns trennt zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Subhanallah. Und Barzach gibt es eine Zeit, in der du entweder bestraft oder ein gutes Leben führst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, erwähnt öfters den Genusszerstörer, den Tod, denn er kommt jeden Tag ans Grab. Und das Grab sagt, ich bin das Exil, das Haus der Einsamkeit, das Haus des Staubes, das Haus des Wurmes. Und wenn ein gläubiger Diener beerdigt wird, dann sagt das Grab zu ihm herzlich und familiär willkommen. Und im Arabischen, ich muss das kurz erläutern, man sagt ahlan wa sahlan. Also benimm dich wie bei deiner Familie und es sei dir leicht gemacht. Ja, wenn man sagt ahlan wa sahlan, übersetzt man das meistens mit herzlich willkommen. Es ist mehr als das im Arabischen. Es ist, wenn du zu Hause dich hinlegen willst, leg dich auch bei mir hin. Ahlan, sei wie zu Hause und sahlan, mach es dir bequem, sei leicht. Es soll leicht für dich gemacht. Das sagt das Grab zu dir. Ja, herzlich und familiär willkommen. Du warst von jenen, die ich liebte, die auf mir liefen, bis du zu mir kamst. Heute wurdest du mir übergeben. Und du bist zu mir gekommen, so sehe, was ich mit dir mache. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte dann, dann breitet sie sich aus, soweit sein Blick reicht, und ein Tor des Paradieses wird für ihn geöffnet. Für wen? Für den gottesfürchtigen Diener. Für denjenigen, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Für denjenigen, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und die großen Sünden meidet. Und wenn ein Ungläubiger oder ein sündiger Diener begraben wird, sagt das Grab zu ihm, sei weder willkommen noch erwünscht. Er sagt im Arabischen, la marhaban wa la sahlan. Also er sagt, weder familiär noch leicht soll es für dich sein. Du wirst es schwer haben. Du warst von jenen, die ich hasste, dass sie auf mir liefen. Heute wurdest du mir übergeben, bis du zu mir gekommen bist. So sehe, was ich mit dir mache. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, da wird es ihm eng gemacht, bis er zerquetscht wird und seine Rippen gehen ineinander. Und der Überlieferer sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Finger so zusammen machte, ineinander. Versuch mal, deine Finger da reinzustecken. Also du kannst dir vorstellen, dass deine Rippen so ineinander reingehen werden, subhanallah. So, nicht so. So, sie gehen ineinander rein, subhanallah. Nicht nur das, deine Brust so geengt wird, deine Beine ineinander. Nein, Allah fesselt ihn dann mit 70 Riesenschlangen. Wenn nur einer davon einmal auf die Erde spucken würde, dann würde auf der Erde nichts mehr wachsen und es würde nichts mehr auf ihr bleiben. Subhanallah. Und sie schlagen ihn und sie beißen ihn, sie kratzen ihn, bis er zu der Abrechnung auferweckt wird. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren. Wie wir sehen konnten aus den Hadith, eine Strafe im Grab ist auch die Enge im Grab selbst. Subhanallah. Die Enge im Grab selbst, meine lieben Brüder. Und für den Käfer oder den Heuchler gibt es noch mehr, subhanallah. Nicht nur, dass seine Rippen zueinander enger werden. Nicht nur, dass die Wände enger werden. Wer würde das überhaupt von uns ertragen, subhanallah, dass er zerquetscht wird? Einige haben sogar Angst in beengten kleinen Räumen, subhanallah. Sie können nicht bleiben, sie haben Platzangst. Wie ist es im Grab, subhanallah? Fürchtest du dich nicht? Subhanallah, es gibt viele Geschwister, viele Brüder in islamischen Ländern. Das ist so neu. Sie haben sich in Gräber reingelegt, subhanallah, und sich zudecken lassen mit einem Holz, damit sie sehen, wie sich das anfühlt, subhanallah. Und als sie rausgekommen sind, waren sie ein ganz anderer Mensch. Sie waren nur 20 Minuten drin. 20 Minuten oder 10 Minuten. Verbring mal das, subhanallah. Verbring mal 10 Minuten in so einem Loch. Dann wirst du die Welt ganz anders sehen, subhanallah. Dann wirst du anfangen, ja, du wirst weinen, du wirst anfangen, dich zu verändern und sagen, nein, so will ich nicht haben. Denn derjenige, der dessen Ausgang im Grab schlecht ist, der wird schlechter haben im Jenseits, in der Abrechnung. Deswegen guck, dass dein Grab gut ist, subhanallah, damit dein Jenseits auch gut ist. Auf jeden Fall von der Bestrafung im Grab für den Käfer oder den Frevler ist auch das Unbehagen, die Dunkelheit und die Grausamkeit des Grabes. Und von der Strafe des Grabes ist auch der Schlag von Munkar und Nakr. Von Munkar und Nakr, sie kommen zu dem Käfer, sie kommen zu dem Frevler, sie kommen zu dem Heuchler, mit einem, man sagt, einem Riesenhammer aus Metall, aus Eisen. Ja, wenn er einen großen Berg, wenn man ihn damit auf einen großen Berg schlagen würde, so würde dieser platt umfallen, subhanallah. Und sie kommen mit diesem Hammer, ja, und sie fragen ihn diese Fragen, und er kann die Frage nicht beantworten. Bei jeder Frage, die sie ihm stellen, sagt er, ich weiß nicht, und dann hauen sie mit diesem Hammer auf seinen Kopf, und er fällt bis zur Erde, und er lässt einen Schrei, er lässt den Schrei so laut, jeder kann es hören, außer die Menschen und die Djinn, subhanallah. Wer kann es aushalten, wenn wir uns heute mit so einem kleinen Hammer auf unsere Finger hauen, wenn wir am Nägeln sind und ein kleiner auf unseren Finger hauen mit einem kleinen Hammer, dann tut das schon weh. Wie ist, wenn du einen riesen Eisenhammer auf den Kopf kriegst, weil du die Frage nicht beantworten kannst, wer ist Allah, wer ist dein Prophet, was ist deine Religion, was ist mit diesen Sachen, subhanallah. Haben wir schon diese Sachen vergessen? Wir müssen uns, wallah, zurückkommen, wir müssen uns erinnern, denn heute, Es ist nicht so, dass du sagst, ich weiß die Antworten, dann kann ich sie beantworten. Nein, Allah wird es nicht zulassen, wenn du heuchelst, wenn du gegen ihn arbeitest, wenn du nicht danach handelst. Allah wird es nicht zulassen. Deine Zunge wird nicht sprechen können. Nur derjenige, der an Allah glaubt und der danach handelt, der wird die Fragen beantworten können. Und im Hadith von Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, der sagte, wir gingen einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Begräbnis eines Mannes von den Ansar bis zu seinem Grab. Von den Ansar, subhanallah, nicht irgendein Mann. Und als er herabgelassen wurde, setzte sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam und wir setzten uns um ihn herum. Als ob auf unseren Köpfen Vögel säßen. Also sie waren so ruhig, sie waren so innegekehrt, sie waren leise. Ja, wenn ein Vogel auf dem Kopf sitzen würde, ja, wäre kein Problem, subhanallah. In seiner Hand hatte er einen Stock, mit dem er auf dem Boden so streichte. Als er seinen Kopf anhob, sagte er, such Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab. Such Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab. Such Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab. Zwei oder dreimal hat er das gesagt. Und die Sahih Muslim von Abu Huraira, radiallahu anhu, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, such Zuflucht bei Allah vor der Strafe Allahs. Such Schutz bei Allah vor der Strafe im Grab. Such Schutz bei Allah vor der Fitna vom Dajjal. Und such Schutz bei Allah vor der Fitna im Leben und im Sterben. Meine geehrten Brüder, meine geehrten Schwestern, es gibt so viel zu sagen über die Strafe im Grab. Und es gibt sehr viele Sachen, subhanallah, wegen was du im Grab bestraft wirst. Wir sollten Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Aber inshallah reicht das uns als Ermahnung für heute. Reicht das uns, um zurückzukehren, um Allah subhanahu wa ta'ala um Reue zu bitten, wenn wir gesündigt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Fürchtet Allah und sucht Zuflucht bei Allah vor der Strafe.